Nicht so schwer, denn ich hätte dann von der Liebe mehr. Bei dem Cowboy gibt es kein Ja und Nein, mit dem Lasso fängt er die Mädchen ein, und bei mir, da müsste es genauso sein, wenn ich ein Cowboy wäre, wenn ich ein Cowboy wäre. Ritt ich kreuz und quer, schon des Morgens früh, über die Prärie. Und weil ich doch schließlich ein kluger Mann, und weil man den Frauen nicht trauen kann, wende ich dich hinten am Sattel an, wenn ich ein Cowboy wär, wenn ich ein Cowboy wär. Wenn mir irgendwo eine Frau gefällt, denke ich, die sprichst du jetzt an, und hab ich ihr stundenlang nachgestellt, traue ich mich nicht heran. Sympathie sagt mir oft mancher Blick, aber nie hab ich Glück. Darum möchte ich gerne ein Cowboy sein, den hält nichts zurück. Wenn ich Cowboy wär, tränk ich nur Likör, dass ich Tag und Nacht immer lustig wär. Und ich wär so blau wie ein Veilchenfeld, ja, ich wär so blau wie das Himmelszelt. Ich wär der glücklichste Mensch der Welt, wenn ich ein Cowboy wär, wenn ich ein Cowboy wär. Hättest du's nicht schwer, denn mein Schatz, für dich geb ich alles her. Deine Liebe wär Millionen wert, ich versetzte für dich mein Lieblingspferd, und ich selbst, ich ritt auf nem Schaukelpferd, wenn ich ein Cowboy wär, wenn ich ein Cowboy wär, wenn ich ein Cowboy wär.